ich fühle mich als jemand dazwischen. Also ich bin zwar Pole, aber ich habe so viele Jahre jetzt in Deutschland gelebt, in Berlin gerade. Ich fühle mich als Berliner, glaube ich. Wenn Kamil Majszak spricht, kann man einige Berliner Eigenheiten entdecken. Zugleich ein paar polnische Spuren. Auch wenn er ernst reinschaut, wirkt er ein wenig verschmitzt. Majszak ist 43 Jahre alt. In Wrocław geboren, verbringt er bereits als Kind einige Jahre mit seinem Vater, einem Maschinenschlosser und Vertragsarbeiter, in Ost-Berlin. Seit 10 Jahren arbeitet der parteilose Jurist als wissenschaftlicher Berater für eine Bundestagsabgeordnete der Linken. Außerdem engagiert er sich im Verband der Verfolgten des Naziregimes. Sein aktuelles Vorhaben, ein Denkmal für die rund 180.000 polnischen Soldaten, die im April 1945 an der Seite der Roten Armee nach Berlin vorstießen. Gerade die Kämpfe in Charlottenburg zeigen, wie wichtig der Beitrag der polnischen Soldaten und Frauensoldaten war. Die Technische Universität, also die damalige Technische Hochschule, wurde befreit. Einer der am stärksten befestigten Stellung der SS auf dem Weg zur Reichskanzlei. Rund 12.000 polnische Soldaten führen damals den Häuserkampf, hissen am 2. Mai ihre Flagge auf der Siegessäule und schließlich auch auf dem Brandenburger Tor. Doch später geraten sie in Vergessenheit. Dass die Zeremonie jetzt wegen Corona auf den Herbst verschoben wird, nimmt Majszak gelassen. Weniger die Vorbehalte, die es gegen das Denkmal gab. Zu viele Kriegsdenkmäler, stöhnten die einen. Damit würde man auch der kommunistischen Gewaltherrschaft ein Denkmal setzen, kritisierten die anderen. Majszak hält dagegen. Es geht doch darum, daran zu erinnern, wie kompliziert und schwierig die Entscheidung der polnischen Soldaten und Frauensoldaten damals eigentlich waren. Vergessen wir nicht, dass das alles Menschen waren, die 1940, 41 im Zuge der stalinistischen Deportation nach Sibirien verbannt worden sind. Durch eine Amnestie konnten sie aus den Gulags entlassen werden und der einzige Weg in ihre Heimat nach Polen war durch die polnische Armee. Und diese polnische Armee konnte an der Seite der Roten Armee nicht nur Polen befreien, sondern auch bis zur Elbe vordringen und eben auch Berlin befreien. An der Befreiung Berlins nimmt damals auch einer seiner Großväter teil. Der andere Großvater, Stanisław Majszak, wird früh Opfer des deutschen Besatzungsterrors im besetzten Polen. Unter dem Vorwurf des Mundraubs in seinem Heimatort unweit von Lodz deportieren ihn die Deutschen 1940 nach Auschwitz-Birkenau, später nach Buchenwald-Dora und Bergen-Belsen. Der für seine Verurteilung verantwortliche Richter Horst Neubauer macht später in der Bundesrepublik Karriere als Senatspräsident am Sozialgericht Essen. Deutsche Sozialgerichte und der frühere Finanzminister Peer Steinbrück behinderten noch bis vor rund 10 Jahren Entschädigungszahlungen an polnische Kriegsopfer, erzählt Kamil Majszak nicht ohne Zorn. Sein Großvater Stanisław blieb nach seiner Befreiung aus der Lagerhaft ein gebrochener Mann. Die Erinnerung an meine beiden Großväter hat mich natürlich geprägt als Kind und ist mir bis heute sehr wichtig. Und auch nachdem meine Kinder geboren wurden, habe ich gemerkt, wie bestimmte Erfahrungen über die Generationen hinweg auch an meine Kinder weitergegeben werden. Kamil Majszak arbeitet seit Jahren im Bundestag an diversen Vorhaben zur Erinnerung an und zur Entschädigung von Opfern nationalsozialistischer Verbrechen. Ein Impuls sei gewiss seine Familiengeschichte, ein anderer seine persönlichen Erfahrungen als öffentlich polnisch sprechender Student in Frankfurt-Oder in den 90er Jahren. Deutsche Neonazis hetzten ihn damals durch die Straßen, schlugen mit einem Baseballschläger auf ihn ein und bedrohten ihn mit der Pistole. Seither ist er schwer beschädigt. Obwohl sozusagen Auschwitz-Birkenau immer in der Familie als Codewort bestanden hat und weitergegeben wurde, hat uns das als Kinder keiner erklärt. Und ich glaube, ich habe das zum ersten Mal bewusst wieder wahrgenommen nach den beiden Überfällen in Frankfurt-Oder in den 90er Jahren. Doch rechte Gewalt, wie sie in der Bundesrepublik, insbesondere in den östlichen Bundesländern, seit Jahrzehnten grassiert, ist für den, wie er sich selbst nennt, erinnerungspolitischen Aktivisten kein allein deutsches Problem. Auch in Polen seien Skinheads unterwegs und Neofaschisten vielerorts präsent. Kamil Majszak engagiert sich auch dort. Wegschauen bringt nichts. Davon ist er überzeugt und stellt fest: Der Austausch zwischen Polen und Deutschen hat eine mehr als 1000-jährige Geschichte. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Erfahrung. Mir würde es darum gehen, durch den Blick auf die Vergangenheit, die tragisch war, der Holocaust, der Vernichtungskrieg im Osten, einen Blick in die Zukunft zu ermöglichen.